Eine Delegation des Ministeriums für Eisenbahnwesen unter Leitung des Ministers Zhang Zhou verließ am 2. Juni mit dem Zug Pyongyang, um an der 44. Ministerkonferenz der OERC, Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen, in Baku, Aserbaidschan teilzunehmen.